Hallo und herzlich willkommen zu Wir hören Stimmen. Ich bin Stefan und ich habe eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar handelt es sich um Radio Tatooine. Wie man an dem Namen unschwer erkennen kann, handelt es sich um einen Star Wars Podcast. Der wird gemacht von zwei jungen Herren, nämlich Ben und Tim. Und ich habe diesen Podcast entstehen sehen gewissermaßen. Also ich folge Ben auf app.net und der hat da rumgefragt, ob es denn jemand gäbe, der Lust hätte, mit ihm sowas zu machen. Und er ist dann sehr gut fündig geworden. Also in irgendeiner Folge hat er Tim, den er dann gefunden hat, mal als die wandelnde Wikipedia bezeichnet. Für diejenigen von euch, denen das nicht sagt, Wikipedia ist so ein Star Wars Wiki, was wirklich sehr umfangreich mit allem möglichen Zeug bestückt ist. Ja, und Tim ist in der Tat auch also ein kenntnisreicher Gesprächspartner und auch Ben selber hat Ahnung von dem, was er da redet. Und die beiden machen das wirklich sehr unterhaltsam, haben jetzt bisher 3 Folgen draußen und das hat eine schöne Struktur, das Ganze. Also die nehmen immer, haben so eine News-Struktur, dann kommt so ein Thema der Woche, über das sie sich auslassen und noch diverse andere Kategorien, die da noch wachsen und wachsen werden in Zukunft. Die beiden ergänzen sich so ganz gut. Ich höre das wirklich gerne und höre auch den Ausführungen, die die beiden machen, gut zu oder gerne zu. Die, wie soll man sagen, die ganze Diskussion ist gerne mal von wilden Theorien geprägt und sowas mag ich. Ne? Also gerade jetzt, gerade auch, wo doch wieder so ein bisschen Bewegung in diese ganze Star Wars Geschichte kommt, seit Disney das gekauft hat. Das bietet natürlich viel Raum zu Spekulationen und auch viel Raum, um sich aufzuregen und solche Dinge. Und das machen die beiden ganz hervorragend. Das kommt irgendwie gut rüber und man fühlt sich irgendwie informiert und gleichzeitig unterhalten. Bei Unterhalten fällt mir noch eine Sache ein, und zwar ist der Ben wirklich ein Künstler, also der ist auch tatsächlich Künstler, der macht Musik, aber er ist ein Künstler, was so Intros und Trenner und so weiter angeht. Der legt da in einer Professionalität Zeug vor, wo man wirklich nur mit den Ohren schlackern kann. Das hat die Qualität von professionell produzierten Hörspielen, will ich mal sagen. Ich spiele euch hier mal was ein, damit ihr mal so eine Idee davon kriegt, was das sein könnte. Doch. Also aber das musst du dir merken, man muss mich ständig stoppen. Okay. Oh mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3. Das Thema der Woche, Tim. So, ich denke, hier sieht man, was für ein Kaliber das ist. Und so sind halt die Trenner und Intros für all die Rubriken gestaltet. Und was die auch noch machen, oder was Ben im Wesentlichen macht, ist vor jeder Folge so ein ungefähr einminütiges Intro zu stricken, was in einer ähnlichen Qualität produziert ist und was wirklich auch zum Schreien komisch ist teilweise. Wirklich, wirklich gut gemacht. Also allein aufgrund dieser kleinen Intros und so weiter würde es sich schon lohnen, diesen Podcast zu hören. Aber dem nicht genug. Ich sagte es schon, das ist wirklich ein lohnenswertes Teil. Reinhören sollten hier auf jeden Fall alle, die grundsätzlich Interesse an Star Wars haben und die auch Bock haben, da so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten zu werden. Das ist also wirklich eine gute Sache. Es ist vermutlich nichts für Leute, die an Star Wars gar kein Interesse haben. Und ich glaube, es könnte auch schwierig für Star Wars-Fans sein, die ganz starke Puristen sind und die quasi in dem Moment, wo irgendjemand sagt, ich mag auch Star Trek, sofort irgendwie das Messer zücken. dann ist es für euch nichts, weil die beiden sind durchaus sehr, sehr offene Konsumenten von, ich sag mal so, Science-Fiction und Fantasy-Kultur und sind da relativ breit aufgestellt, machen immer auch mal wieder Querverweise zu Filmen, Serien, Büchern und so weiter, die also auch über das Star-Wars-Universum hinausgehen. Also wenn ihr Puristen seid, die sagt, es darf neben Star Wars nichts anderes geben, dann hört's lieber nicht. Wenn ihr gerne so ein bisschen vernetzt denkende Podcaster hört und Querverweise haben wollt, dann seid ihr mit Radio Tatooine exakt richtig bedient. Ja, hört rein, viel Spaß, tschüss.